Hier ist Peters Inforadio. In nationalen Kreisen setzt sich mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass die EU-Politik für Nationalisten an Bedeutung zunehmen wird. Auch wenn die Ablehnung der EU allgemeiner Konsens ist, kommen die nationalen Kräfte Europas nicht an ihr vorbei. Gerade erst hat Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut dafür geworben, eine neue EU-Verfassung bis zur Europawahl 2009 auf die Beine zu stellen. Die ablehnenden Referenden in Frankreich und den Niederlanden seien kein glattes Nein gewesen, betonte die Kanzlerin und erinnerte daran, dass bereits 18 von 25 EU-Mitgliedstaaten die Verfassung ratifiziert haben. Eine Vorreiterrolle bei nationaler Europapolitik übernimmt der NPD-Landesverband Nordrhein-Westfalen, der erst kürzlich seinen Internetauftritt überarbeitet hat und seine Ziele nun in verschiedenen Sprachen präsentiert. Der Landesgeschäftsführer und Bezirksabgeordnete von Wattenscheid, Klaus Krämer, äußerte sich zur europapolitischen Initiative des Landesverbandes. Der Landesverband Nordrhein-Westfalen hat ja neuerdings seine Internetseite auch in diverse Fremdsprachen übersetzt. Was waren da Ihre Beweggründe? Die Beweggründe von uns waren einfach diese, dass sich immer mehr ausländische Menschen an die Partei gewandt haben und Interesse an der Partei vorgegeben haben und wissen wollten, was wir wollen, was wir tun und wie wir das durchsetzen wollen. Des Weiteren gab es viele russlanddeutsche Landsleute, die in der letzten Zeit nach Deutschland gekommen sind und aufgrund ihrer Vergangenheit auch natürlich Russisch besser sprechen konnten als Deutsch. Und deswegen ist zum Beispiel eine dieser Fremdsprachenseiten auch auf Russisch gehalten, damit unsere russlanddeutschen Landsleute sich besser informieren können. Da wir eine deutsche Partei sind, aber gleichzeitig natürlich nicht wie in den Medien verbreitet immer den Ausländerhass pflegen, sondern auch ein gutes Verhältnis zu europäischen Nationalisten haben oder zu Nationalisten auch im Ausland haben, ist es für uns überhaupt gar kein Problem, unsere Ziele und Wertvorstellungen auch in andere Sprachen zu übersetzen, damit wir halt auch diese Freundschaft weiter aufbauen können. Und wie haben Sie das praktisch hinbekommen? Das ist ja nun auch viel Arbeit. Sie müssen ja dann, wenn man sich die Seite ansieht, die ja in mehreren Sprachen verfügbar ist, auch überall Leute haben, die diese Sprachen sprechen können. Und das ist korrekt. Das war eine Zuarbeit von Kameradinnen und Kameraden, die dieser Sprachen mächtig waren, aber auch ein, zwei ausländischen Interessenten, die das kostenlos für uns gemacht haben. Handelt es sich dabei um Leute hier aus dem Landesverband oder arbeiten Sie da auch mit Kameraden aus dem Ausland? Wir arbeiten auch mit Kameraden aus dem Ausland zusammen, aber es gibt auch im Landesverband Personen, die mehr als eine Fremdsprache beherrschen, also nicht nur das Schulenglisch, sondern auch zum Beispiel das Russisch. Haben Sie vor, diese Initiative noch auszubauen? Wenn das Interesse weiterhin so groß ist und sich noch mehr Nationalitäten an uns wenden sollten, die wir noch nicht auf der Webseite haben, werden wir versuchen, das auch in andere Sprachen noch zusätzlich zu übersetzen. Haben Sie auch vor, außerhalb der Internetseite Aktivitäten diesbezüglich zu entwickeln? Der NPD-Landesverband Nordrhein-Westfalen hatte es mal angedacht, einen Freundeskreis für nicht-deutsche Menschen der NPD zu gründen, damit diese auch ein Sammelbecken haben, möchte ich mal so ausdrücken, wo sie uns unterstützen können, wo sie arbeiten können, wenn sie auch mit unseren Wertvorstellungen, unseren Zielen übereinstimmen. Das haben wir im Landesvorstand mal durchgedacht und haben das zur weiteren Entscheidung an den Bundesverband gegeben. Ist das nicht irgendwie diskriminierend, wenn man sagt, man macht einen Verein speziell für Ausländer, die halt mit der NPD sympathisieren, man könnte die Leute doch auch direkt in die Partei aufnehmen? In unserer Satzung steht, dass Mitglied der NPD jeder Deutsche werden kann und Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit können dann dementsprechend nicht Mitglied der NPD werden. Es hat aber nun einige Fälle auch gegeben, wo Leute, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, NPD-Mitglied geworden sind. Ich weiß zum Beispiel aus zuverlässiger Quelle, dass einige Spanier in der NPD Mitglied sind, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Ist korrekt. Es gibt auch einen kroatischen Mitbürger, der Mitglied in der NPD ist. Bei den meisten Ausländern, die Mitglied der NPD sind, besteht aber der kleine auf einen Unterschied, dass diese noch in ihren Heimatländern wohnen und nicht in der Bundesrepublik ihren Wohnsitz haben. Und da sehe ich persönlich auch keinerlei Probleme. Herr Krämer, ich danke Ihnen für das Gespräch. Kein Problem. Die internationale Internetseite der NPD Nordrhein-Westfalen ist erreichbar unter www.international.npd-nrw.de. Sie hörten Peters Inforadio. Besuchen Sie uns im Internet unter www.petersinforadio.tk.